everybody liebe. Ich bin ein verdammter Mensch und ich lebe in dieser Welt. Da kann ich nichts dran ändern, auch wenn's mir nicht gefällt. Vielleicht bin ich ein Held, vielleicht auch nur ein Wicht. Vielleicht hab ich viel Geld, vielleicht aber auch nicht. Doch auf jeden Fall, egal was man nun ist, es gibt immer Tage, an denen du glücklich bist. Ihr wisst, was ich meine, ich weiß, ihr wisst Bescheid. Ich spreche von der Liebe, dem Glück, dem großen Leid. Jeder kleine Mensch, egal ob hässlich oder schön, hat in seinem Leben die Liebe schon gesehen. Ein Rap über die Liebe, das kann doch nicht angehen. Vielleicht hast du da recht, doch ich möchte sie verstehen. Ich artikuliere mich mit Rap und singen kann ich nicht. Hey, schau mal zu mir hoch, guck mir ins Gesicht. Hast du nie im Leben, ich meine jetzt beim Leben, in trauriger Verzweiflung was Kitschiges geschrieben? Und bist du auch noch nie in Eile und mit Hasten hingerannt mit deinem Brief zu ihrem Briefkasten? Und hast du nicht gefürchtet, sie würde ihn nicht finden? Und warst du noch nie taub und blinder als die Blinden? Du sagst, hey alter Mann, da ist doch nichts Wahres dran. Ich ficke durch die Gegend einfach just for fun. Ich nehm die Schlappen rein, denn ich bin ein toller Mann. Ich höre, was du sagst und ich weiß, du lügst mich an. Und kennst du diesen Tag, an dem du sicher denkst, nur noch diese Frau und dich an sie hängst? Ohne diese Frau bist du kalt und leer. Und wenn sie nicht mehr ist, dann willst du auch nicht mehr. Wie könntest du denn auch? Du bist total am Ende. Wie ein verirrter Fremder in fassungsloser Fremde. Zur Schule, zur Arbeit, du kriechst ihn wie ein Fisch. Und weißt genau, das willst du nicht. Du stehst, du denkst, du rastest aus. Und auf dem Pausenflur erinnerst du dich an die Physikklausur. Dass du sie verhaust, war gar keine Frage. Nur dass dein Bike geklaut ist, findest du schon schade. Du setzt dich auf den Boden, rauchst 30 Zigaretten und würdest für die Frau dein letztes Hemd verwenden. Dein Kumpel setzt sich neben dich und sagt, das ist vorbei. Doch seine Worte klingen bloß wie böse Zauberei. Alles fällt dir schwer, egal ob essen, schlafen, laufen. Du fühlst dich wie Bukowski nach 20 Jahren saufen. Was macht das Leben traurig? Was macht es müd und trunken? Was heute noch glüht in Farben blüht, ist morgen schon versunken. Und wenn wir tiefer tauchen und suchen nach dem Kern, so flüstert uns der Wind, alles stirbt gern. Alles stirbt gern, alles stirbt gern. Vorbei ist Vergangenheit im Nu. Vergänglichkeit wird allem, nur nicht der Liebe zu. Denn was du auch tust, welche Richtung du auch gehst, lieben wirst du immer, wenn du sie verstehst. Liebe ist verschieden, sie tut nicht immer weh. Du liebst auch deine Freunde, deine Eltern oder Che. Du liebst sie nicht mit Küssen, mit Begierde oder mehr. Und doch weißt du genau, du brauchst sie sehr. Denn wirst du das nächste Mal im Herzen sie verletzt, wärst ohne sie ein Sprung vom Seil ohne Abfangnetz. Liebe steckt tief in uns und oft bleibt sie dort stecken. Sieh mein Gerede als Versuche, sie bei dir zu wecken. Wecken, wecken, wecken.